Mut gefasst, ihr Deutschen, lasst uns nach uns selber nur richten. Lasset uns glauben, dass ein mutiges, ehrliches Leben uns die Unsterblichkeit bringt. Ja, selig und heilig sind nur die allein, nicht die der Heilige Vater, nein, die eigenen Taten bezeugen. Und die Pforten des Himmels öffnen sich niemals durch Schlüssel, die der Papst der Betrüger rasseln zeiget dem Volk und anpreist der furchtsamen Menge. Alle die römischen Übergriffe und Gewalttaten griff ich noch früher als Luther mit all meinen Kräften an und tue es noch heute, weil ich es für richtig hielt, durch Bekanntmachung der Wahrheit und Beschützung des Rechts überall und jederzeit dem Vaterlande Nutzen zu schaffen. Es ist nicht genug, wenn wir bloß Splitter aus dem übermütigen, auf unsere Blindheit gegründeten römischen Truggebäude herausreißen. Wir sind, sollte ich hoffen, stark und zahlreich genug, Hand an die Hauptpfeiler zu legen und seine Grundfeste zu bewegen. Ulrich von Hutten.